Kurz vor dem Ziel kuppelte er die Maschine aus und glitt die letzten Meter im Schutze des anschwellenden Lärms. Die Party hatte ihren Höhepunkt erreicht. Lautlos wie eine Raubkatze schlich er sich zum spärlich beleuchteten Hintereingang. Champions, my friend, and we keep on fighting till the end. Also, das sind Manieren. Oh! Ich bin ja nicht nachtragend, aber das war für den Hippie. Es ist mir wieder eingefallen. Wir kennen uns. Das war für die Sache auf dem Schulhof, du Drecksack. Und das war für dein Ehrenwort. So, und das war's. Na, Teil 1 des Plans hat schon mal geklappt. Mal sehen, wie es weitergeht. Denk nach, Nick, denk nach. Was würde Buddy jetzt machen? Ich hab's. Auf zum Getränkekeller. Die dunklen Wolken, die noch Minuten zuvor die volle Scheibe des Mondes verdeckt hatten, schoben sich mit einem aufkommenden Westwind zur Seite und heller Mondschein tauchte Calico, die im Osten L.A.s gelegene Geisterstadt, in unwirkliches Licht. Das Heulen eines einsamen Kojoten durchbrach die gespenstische Stille, das erst verstummte, als ein schweres Dröhnen von der sich schnell nähernden Fireblade kündete. Als der Motor erstarb, versank der Ort in totale Stille. So, Jack, Zeit für deine Therapie. Ah, Nick, schön, dass du es einrichten konntest. Spar dir die Sprüche. Wir sind wohl ein wenig eingeschnappt, was? Rusty, schau nach, ob er eine Waffe trägt. Geht klar, Boss. Flossen weg. Den Koffer gibt's erst gegen das Psychic Pulse Device. Der Typ ist sauber. Ach ja, das Pulse Device. Klar, bekommst du. Du weißt aber schon, dass jeder gute Erpresser noch weitere Exemplare besitzt, nicht wahr? Du willst es also auf die schmutzige Tour. Nimm doch nicht immer alles so persönlich, Nick. Ihr werdet zahlen und zahlen und zahlen. Und ich lasse dafür meine Finger vom Pulse Device. Und verzichte darauf, die Kids in psychopathische Werwölfe zu verwandeln. Das sind nun mal die Regeln. Ich habe andere Regeln. Jetzt machst du mich aber wirklich neugierig. Meine Regel lautet, gib auf und bleib am Leben oder gib nicht auf und krepier. Nick, du bist wirklich ein schlechter Verlierer. Sieh es ein, ich habe gewonnen. Es gibt wirklich nichts, was du tun könntest. Ach ja, habe ich fast vergessen. Wie war denn eure kleine Siegesparty gestern im Cycle Club? Ich weiß nicht, was du meinst. Und es ist mir offen gesagt auch egal. Ich meine ja nur. Also bei dem Bier, da muss man ja wirklich aufpassen, dass einem da nichts Gepanschtes untergejubelt wird. Gib das Geld her und verzieh dich. Und in einem Jahr bringst du mir dann den nächsten Koffer. Da soll ja neulich ein ganzes Fass mit Psyrimike verseucht worden sein. Du blöffst. Versuch dein Glück. Das werde ich. Hey, warte, das ist kein Bluff. Werden wir ja sehen. Moment, ihr werdet alle durchdrehen und euch in Werwölfe verwandeln. Noch könnt ihr aufgeben. Du konntest noch nie gut lügen, Nick. Sieh dir meinen Finger genau an. Ich werde jetzt den Knopf drücken. Nein, Jack! Ohne mit der Wimper zu zucken, betätigte Jack das Psychic Pulse Device. Und im selben Augenblick vollzog sich in ihm, seinen Helfern und Helfershelfern, eine Metamorphose, die den Augenblick in ein Inferno des Horrors stürzte. Die äußerlich unveränderten Körper verkrampften sich zu Grotesken, deren Entmenschlichung lediglich noch durch die fratzenhaft verzerrten Gesichter übertroffen werden konnte. Psyrimike hatte das Bewusstsein dieser Wesen, die nur noch als bestienhafte Kreaturen bezeichnet werden konnte, vernichtet. Nick Dobronski hatte nicht geblufft. Und so sah er sich nun einer blutrünstigen Horde gegenüber, die darauf programmiert war, zu töten. Kommt her, ihr verdammten Psychos! Ich mache euch alle! Du bist tot, Jack! Tot! Entfesselt von ihrer unbändigen Lust auf Blut waren die Kreaturen auf Nick Dobronski losgestürzt. Doch der Spezialagent der Agency reagierte blitzschnell. In unzähligen Stunden hatte er das Prozedere während seiner gnadenlosen Ausbildung wieder und wieder geübt. Einem Automatismus gleich wich er den Bestien in letzter Sekunde aus. Die verdutzten Angreifer liefen ins Leere und verschafften Nick so die notwendigen Zehntelsekunden. Eiskalt brachte er den Aktenkoffer in Position und betätigte den Abzug der im Inneren integrierten MP5K.